Worum bitten wir mit den letzten Worten des Ave Maria? Mit den letzten Worten des Ave Maria bitten wir um den Schutz der allerseligsten Jungfrau Maria während dieses Lebens und besonders für die Stunde unseres Todes, in der wir diesen Schutz am meisten brauchen. Also, implizit bitten wir auch um die Gnade der Beharrlichkeit am Ende, im Augenblick des Todes, des Todeskampfes, den Schutz der Mutter Gottes am meisten brauchen.